willkommen zum Uncast, die Folge Nummer 26. Juhu! Hi, Mo. Hi, Rio. Ja, wir haben ja Tonnen an Informationen, gerade bezüglich Hardware. Ja. Es gab ja viel Hackmeck auf der anderen Seite der Erde. Und du hast da bestimmt einiges zu berichtigen. Oh ja. Oh. Zu berichten oder zu berichtigen. Ja, beides wahrscheinlich. Denn ja, im Vorfeld war ja vieles gesagt worden über CES, was alles kommt. Und ja, klar, die Hälfte wurde dann natürlich abgestraft. Nichts gekommen in der Richtung. Und manches war falsch angekündigt. Oder ja, Gerüchte haben das falsch angekündigt. Also war schon, ist schon wie immer ein riesen Kuddelmuddel hier. Aber naja, fangen wir mal ganz langsam an. Etwas eigentlich, was nicht ganz so was mit der CES zu tun hat. Das mit wenigstens ein Thema jetzt mal am Anfang erhoffen. Wo nicht mit der CES zusammenhängt. Nexus S ist übertaktet worden. Mit 1,4 GHz, haben sie ja das letzte gesagt, wegen Routing, ja, und siehst du, deswegen zum Beispiel, Nexus S mit 1,4 GHz schlägt alle Rekorde. Genial, oder? Ja, wie gesagt, ne, wenn man ein kurzlebiges Handy haben möchte, ist es bestimmt genial. Naja, so würde ich das nicht sagen. Der Prozessor, da ist schon getestet worden, also im Samsung Galaxy mit 1,6. Das heißt, wenn er mit 1,4 läuft, dann wird er seine 2 Jahre halten. Und dann kannst du das Handy sowieso wegwerfen, weil es total veraltet ist. Habe ich ja schon mal gesagt. Also ich merke gerade, meine Webcam laggt hier. Ja. Also ich, leckt? Ich, ja, die laggt. Also wenn ich... Hast du ein Bonbon hingelegt oder so? Ach. Bla, bla, bla, bla, bla. Okay. Gut, Hulu Plus und Netflix sind groß gezeigt worden. Auf der CES für Android. Nicht, dass das uns irgendwie interessieren würde hier. Ja. Aber trotzdem, ja. Vielleicht kommt es ja dann doch irgendwann mal rüber geschwappt. Auf jeden Fall, die Android-Applikation gibt es jetzt dann demnächst für Hulu Plus und Netflix. Hulu Plus und Netflix, das sind Streaming-Dienste. Hulu Plus hauptsächlich für Serien, die im TV laufen und Netflix für Filme. Ja, für Movies, Kinofilme und so weiter. Aktuell auch ziemlich. Und ja, die Netflix ist eigentlich der größte Videodienst momentan in den USA, verbraucht den meisten Traffic. YouTube ist da, man höre und staune, weit hinten dran. Und ist ja aber auch ein anderer Bereich. Hulu Plus ist auch eigentlich die beliebteste Streaming-Möglichkeit für TV-Serien, klar, weil eben die Leute, die verschiedenen TV-Sender, die bei Hulu beteiligt sind, natürlich auch die sind, die besten Serien haben. Ja, naja, besten in Anführungszeichen natürlich. Ne? Meist geschauten. Also, ja. Übrigens, ganz kurz noch hier, deswegen wegen den TV-Serien. Bei uns läuft jetzt bald, ab 17. Januar läuft bei uns Klee. Ja, auf Super RTL. Dann würde ich seit langem mal wieder eine Fernsehserie gucken. Ne? Wahnsinn. Ja, mal schauen. Das ist die Geek-Serie schlechthin. Ja? Da bin ich mal gespannt. Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, warum das so ist, Geek-Serie. Ja, die Zuschauer von Klee werden auch Kleeks genannt. Ja, aber so, also eine Mischung, ne, zwischen Geek und Kleek. Aber naja, der Name ist ein Zungebrecher. Aber trotzdem, ich weiß noch nicht genau, wie es einordnen soll, aber schauen wir mal. Sieht im ersten Moment sieht es eher so aus wie High School Musical und da würde ich meinen Fernseher kaputt treten. Ich würde ihn so kaputt treten, dass er nie wieder funktionieren wird, damit ich nie wieder diese Serie sehe. Aber schauen wir mal. Weil ich höre so viel Positives, ja. Also jeder Tech-Podcast mittlerweile in den USA spricht nur noch von Klee. Ich habe keine Ahnung, wieso, ich kapiere es noch nicht. Mal sehen, vielleicht kapiere es irgendwann. Ja, und Trailer oder Promo oder sowas hast du gesehen und das sieht dann aus wie hast du gesagt, Highschool Musical oder was? Ja, so im ersten Moment, ja, und das, was man so liest drüber, das ist eher so wie Highschool Musical. Ich weiß noch nicht genau, wo da der Anreiz für die Geeks weltweit liegt, das zu sehen. Aber nicht Hannah Montana oder sowas. Hannah Montana wäre geil. Im Vergleich. Okay. Ja. Ja, ich werde es mir, glaube ich, auch mal angucken. Ja, ich bin ein riesen iCarly-Fan, ja. Ich will mal so eine iCarly-Webshow machen hier, aber vergessen. Gut, okay, also weiter geht's. Wir haben wirklich viel Themen. Wir müssen weitermachen. Sorry. Polaroid Polaroid zeigt jetzt auch tatsächlich ein Tablet mit 9,7 Zoll. Seltsame Abmaße. Ja, absolut. Ich meine, sieht auch seltsam aus, ist nämlich kein 16:9, also kein Widescreen-Modell, sondern es sind so eher 4:3. Also sowieso eher so wie so ein alter Computermonitor statt so ein Widescreen-Format. Mal was anderes. Und dann auch noch Polaroid, also hat mich schon gewundert. Kommt mit gleich mit Froyo 221 und sieht schon von den Bildern her nicht schlecht aus. Hat einen ARM Cortex A8, 1 GHz Chip, 4 GB RAM und 2 Megapixel Kamera drin. Und die Batterie, ich meine 2 Megapixel Kamera, ist lächerlich. Es ist heutzutage, ja. Absolut lächerlich, aber ich glaube, Polaroid wollte sich da vielleicht keine Konkurrenz machen, wer weiß. Ja. Aber 6800 mAh hat die Batterie, also der Akku, und deswegen dürfte das ja schon einige Zeit funktionieren. Ohne Zwischenladung. Zur Kamera muss ich aber noch was sagen. Ja. Ich habe das schon mal erwähnt. Die Megapixel allein sind nicht ausschlaggebend. Ja. Das spielt auch ganz, ganz große Rolle, spielt es, was für eine Linse drin ist. Auf jeden Fall. Ja, haben wir schon. Und ich habe mal früher eine 1,3 Megapixel Kamera gehabt. Jeder hat gelacht, ich habe aber Top-Bilder gehabt. Ja, klar. Waren halt nicht so hochauflösend, ja. Man konnte halt nicht so weit reinzoomen. Ja. Aber für einen, sag ich mal, 13x9 Ausdruck hat das gereicht. Ja, ja klar. Ich meine, nur man muss schon sagen, 2 Megapixel ist wirklich wenig Pixel. Also kann man eine vernünftige Auflösung hinkriegen für jetzt ein Bild auszudrucken. Ja, also 6 oder 8 sollten es schon sein, ja, da hast du schon recht. Ja. Naja, gut, okay. Gut, was noch? Oh je. Es geht immer weiter. Also, es gibt noch neue X7 und X10 Tablets von Vilif. Ja, warum ich diese Firma erwähne? Also, gleich mal von weg. Telefone, die jetzt von irgendwelchen No-Name-Herstellern kommen, oder Tablets, die von irgendwelchen No-Name-Herstellern kommen, ja. Die erwähne ich erst gar nicht. Ja, die erwähne ich erst gar nicht, weil das ist. Also es kamen schon bis zum Freitag 15 Android-Handys raus. Und zwar 15 von namhaften Firmen. Ja, also mehrere Dutzend Tablets bis Freitag. Und Samstag und heute werden noch weitere dazukommen. Ja, ist unmöglich, deswegen nur die wo jetzt also am interessantesten waren, ne? Und also jeder will auf dem Tablet Markt mitmischen, ja, also deswegen ich bin mal noch gespannt, wie das wird. Ich sehe da noch Schwierigkeiten, auf den Tablet Markt zu kommen. Also der X10 hat ja 10 Zoll, wie der Name schon vermuten lässt, eine Wahnsinnsbatterie, noch stärker, 8300 mAh. Und ebenfalls ein 1 GHz Cortex A8 Prozessor mit 3 Megapixel Kamera und eine 1,3 Megapixel Front-Facing Kamera. Und ebenfalls Froyo 2.2. Die anderen dann beim X7 sind relativ identisch, nur dass eben 7 Zoll hat. Ja. Und wie gesagt, die sehen auch sehr, sehr interessant aus und so für einige Webseiten hatten da schon ihre Finger dran und sie sind eigentlich relativ positiv dem eingestellt. Okay, dann, um bei Tablets gleich zu bleiben jetzt, Open Tablet 10, ja, der Name würde es vermuten lassen, ja. Dass es ein besonders offenes Tablet ist, aber inwieweit das da dann rüberkommt, weiß ich nicht. Also 10,1 Zoll, mit Wi-Fi N auch, Bluetooth 2.1, HDMI für 1080p Output, ja, wer es braucht auf seinem Tablet, okay. Micro-SD und Micro-USB-Ports und eine Kamera 5 Megapixel auf der Rückseite für 720p HD-Aufnahmen und auch eine Front-Facing-Kamera ist da drin. Dann, was war's noch? Ja gut, Besonderheit ist halt bei dem, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das Design, aber das sogenannte transflektive LCD-Display. Ja, das heißt, dass man das sowohl im draußen als auch drin benutzen kann, ähnlich wie dieser Notion Ink Atom, das mit dem Pixel QI macht. Ja, vielleicht eventuell nicht ganz so gut, das muss man mal gucken, weil Pixel QI ist ja da schon ziemlich weit vorne. Die haben den Namen jetzt nicht erwähnt, sondern eben nur die Art von dem Display. Muss man das mal ausprobieren. Aber es soll auf jeden Fall innen wie drinnen sehr toll zu lesen sein. Das ist ein Riesenproblem immer bei den Tablets draußen. Oh ja, da kann ich ein Lied von Ja, singen. das Also mit ist. dem Arcos zum Beispiel, wenn ein klein bisschen sonniger ist, hast du da keine Chance mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil so mit diesen. Mit diesen Spiegelflächen da. Sieht zwar toll aus innen drin, aber wenn man dann draußen ist, dann sieht man eben die Sonne, aber sonst Ja, ich nichts. habe ja allein schon mit dem Motorola keine Chance. Wenn es da ein bisschen heller ist Ja. und die Lichtstärke steht nicht auf 100%, da erkennst Ja, du ja gar nichts mehr. klar. Ja, dann halt noch das Motorola Xoom Tablet. So allzu viel will ich dazu nicht mehr sagen. Wissen wir ja, dass es mit Android 3.0 Honeycomb kommt. Und ich habe da mal verlinkt einen Artikel, der sich hauptsächlich auch auf das Honeycomb, auf diesen Motorola spezialisiert hat. 10,1 Zoll, 730 Gramm, erfreulich leicht. Dann ein Nvidia Tegra 2, 1 GHz Dual-Core-Prozessor. 10 Stunden Videoplayback soll das Teil können, ohne zwischenzuladen. Dann das ganze andere Micro-USB-Port halt. Wi-Fi, klar, und also auch N-Wi-Fi, Bluetooth 2.1, 3G, 4G und LTE ist erweiterbar da drin. Allerdings, und das wurde jetzt schon hart kritisiert von Leuten, die das jetzt erstmal getestet haben, dass es nicht gleich mit LTE rauskommt, sondern dass es nur erweiterbar ist mit LTE. Und es sind auch noch ein paar andere kleine Einschränkungen schon wieder gemacht worden, jetzt auf der CES, wo es im Vorfeld hieß, ja, das und das und das und das kann das Motorola Xoom. Und ja, auf der CES haben sie gesagt, ja, das geht noch nicht und das wird Upgrade sein und das und, ja, also so, ne? Es fängt schon an, es fängt schon an, Ja, du sagtest ja, glaube ich mal, dass jetzt gerade auch für unseren Markt LTE wohl noch nicht so ja. wichtig sei. Ja, genau. Ja, ob das jetzt Gut. wirklich so stehen lassen kannst, weiß ich nicht. Nee, ich meine, bei uns wird es wirklich noch nicht so jetzt interessant sein. Auch in den USA, sagen wir mal, bis da eine vernünftige LTE-Abdeckung gibt, da gehen noch ein paar Also Jährchen dann ins ist es ja auch Land. ein Preis-Leistungs-Vorteil. Ja, genau. Also in dem Fall kann man das Gerät, sage ich mal in Anführungszeichen, günstiger rausgeben und dann halt eben sagen, wer unbedingt LTE haben möchte, soll halt upgraden. Ja, sicher. Sicher ist das von. Die haben sich sicher Spaß bei gedacht schon, Aber du kennst ja meine Einstellung zu ja. Motorola. Und wie immer beim. Weil ich kann euch eins sagen, wenn ihr das Gerät kauft, werdet ihr Honeycomb haben, ja, und zwar für die nächsten 10 Jahre. Ja. Weil die machen keine Updates, die versprechen sie nur. Ja, genau. Ja, was weiterhin bei allen neuen Motorola-Geräten bei mir negativ ins Auge fällt, ist, dass sie bei Audio-Codecs AAC, AAC Plus, AMR, AVR, MP3, XMF angeben, aber kein Ogg-Vorbis und kein FLAC. Obwohl Freien es. Systeme sind da irgendwie ein bisschen boykottiert, oder was? Ja, genau. Obwohl das Android-Betriebssystem das ja kann. Ja, ich habe es auch schon ausprobiert auf verschiedenen Motorola-Handys, die eben explizit auf dem Zeichen nicht. Ausgewiesen waren, dass sie Ogg können und es funktioniert natürlich trotzdem. Ist ja ganz klar, selbst die Klingeltöne bei Android sind ja in Ogg-Format, ja, in Ogg-Vorbis-Format. Das heißt, wenn die das sperren würden, diese Funktion, dann könnten die keine Klingeltöne mehr abspielen, beziehungsweise müssten dann MP3-Klingeltöne selbst samplen. Ja, Blödsinn, totaler. Aber ich weiß nicht, warum die es nennen, vielleicht haben die einfach Angst. Dass noch eine neue Patentklage in den Hals kriegen. Dabei ist ja Ogg-Vorbis patent- und lizenzfrei. Aber naja, ich weiß nicht, ich kann mir das nur so vorstellen, ja, dass das deswegen ist. Und sonst so 5 Megapixel Kamera mit Dual-LED-Flash und 2 Megapixel Front-Facing-Kamera, 32 GB Onboard, das ist schon mal gut. Und ja. Damit ist es zwar in Ordnung, das Tablet, aber man muss trotzdem nochmal abwarten, bis dann die letzten endlich die Verkaufsmodelle rauskommen. Dann die Velocity Micro Cruise Tablets. Obwohl, eins möchte ich vielleicht noch kurz loswerden. Obwohl, nee, wenn ich mir das jetzt so angucke, ne, die Themen, nee, machen wir noch später. Sorry. Also Velocity Micro Cruise Tablets, die waren auch öfters mal in der Presse. Und die sehen auch ganz toll aus, sollen sehr gut verarbeitet sein und recht günstig auch. Haben 10,1 Zoll Display. Wobei die haben auch kleinere, ich glaube, es fängt schon bei 4 Zoll Displays an, wenn ich das richtig weiß, bei denen. Wir haben hier noch ein 7 Zoll, 8 Zoll und 10 Zoll Display. Beide haben relativ beeindruckende Daten, oder was ist da relativ beeindruckend, sage ich fast schon normal wieder. 1 GHz CPU, das 10 Zoll kommt auch mit Gingerbread. HDMI-Output ist vorhanden und GPS. Das P38 ist dann 8-Inch-Tablet, hat eine, natürlich eine klein wenig niedrigere Auflösung, 1024x768, 4 GB interner Speicher, HDMI-Out, ebenfalls mit Gingerbread. Und genauso ist auch das 7 Zoll, da ist die Auflösung noch 1024x600. Und ja, ansonsten bleibt da alles gleich. Offizieller Preis gibt es zwar noch nicht, aber die Cruise-Tablets werden sicherlich im Kampfpreisbereich eingesiedelt sein. Ja. Dann noch eine Neuerung bei Samsung. Das Galaxy Tab Wi-Fi Only wird es demnächst geben. Ist schon angekündigt für das erste Quartal. Jetzt doch schneller als dann als es dann erstmal wieder hieß. Ja. Und ein neues Galaxy Tab wird kommen, das 4G. Das wird ein LTE-Gerät sein auch. Und da hat auch dann eben sonst 7 Zoll, 1024x600, also so wie das alte Tablet. Auch hier ist Android 2.2 erstmal mit drauf, als also im Auslieferungszustand. Und ein 1,2 GHz Cortex A8 Hummingbird Prozessor ist mit drin. Also das Samsung wird also seine Galaxy Tabs wohl hier öfters mal warten und auffrischen. Ganz kurz noch, es gab letzte Woche Aufsehen, da hieß es, Honeycomb ist nur für Dual-Core-Geräte geeignet, das stimmt nicht. Das hat schon ein Android-Entwickler, und zwar nicht nur ein Android-Entwickler, sondern der Leitende im Bereich Developing bei Google gesagt. Er weiß überhaupt nichts von solchen Beschränkungen und Honeycomb wird auch auf anderen Prozessoren laufen. Also dass das irgendwie jetzt Dual-Core voraussetzt, ist Humbug. Ja. Das sind wohl Gerichte, die von Nvidia gestreut wurden, weil die versuchen hier offenbar jetzt richtig Druck auf die Android-Szene auszuüben. Da komme ich dann noch dazu. Und wollen es offenbar so darstellen lassen, als ob die Zukunft bei Android nur noch mit Nvidia geht. Und das ist ehrlich gesagt Humbug. Aber da komme ich jetzt dann gleich nochmal. Humbug zum Anfassen. Ja, genau. Sharp hat ein nettes Handy gezeigt, und zwar das Galapagos. Was für ein Name hier, Galapagos. Das wird ein 3D-Display haben, ohne Brille natürlich. Ja, kommt mit Android 2.2, 3,8 Zoll. Display sieht ganz, ganz hübsch aus. Mal sehen, was da der 3D-Effekt dann überhaupt bringen soll. Ich weiß nicht. Das ist ja immer so eine Sache, Sinn und Unsinn beim Handy. Ja, sofern es Spiele gibt, okay, gut. Aber ansonsten, naja, schauen wir mal. Deswegen will ich jetzt gleich auch hier nochmal weitermachen. Ja. Ja, Motorrad. 3D, also ja. Ich habe mir da so ein paar Dokus im Fernsehen angeschaut, ja. auf der Messe, und die Leute sind da mit den 3D-Geräten momentan noch nicht so zufrieden. Ja. Es wäre also noch nicht ausgereift, also kein Vergleich zu diesem Nintendo-Gerät, welches das ja schon recht gut rüberbringt. Ja. Also die Geräte müssen da absolut noch nachbessern. Ja, ja, auf jeden Fall. Um auf dieses Niveau zu kommen. Ja. 3D war ja dieses Jahr auf der CES geradezu im Vergleich zum letzten Jahr geradezu armselig. Ja, also wirklich, wirklich ansehnlich. Viele Firmen sind zurückgerudert, haben jetzt von ihrem Schwerpunkt 3D sind sie abgerückt und machen jetzt andere Sachen. Hauptsächlich eben die Integration von Multimedia-Sachen in das TV. Und deswegen ist auch ein Grund, warum die CES momentan eine richtige Android-Party ist. Ja? Also nicht nur, dass die ein Gerät nach dem anderen vorstellen, sondern auch Hersteller, die eigentlich ja jetzt weder Handys rausbringen noch Tablets, bauen aber in ihre Geräte Android ein. Zum Beispiel sind mehrere TV jetzt gezeigt worden mit Android. Panasonic verbindet sogar beides, hat jetzt ein TV, das eine spezielle Fernbedienung hat. Die Fernbedienung ist ein Tablet. Ja. Und mit dem kann man dann alles steuern. Und auf dieser Fernbedienung kann man dann auch Apps laden, ganz normal die Android-Apps eben. Und kann damit eben als interagieren mit dem Panasonic TV dann. Ja. Unglaublich. Genau solche Geschichten sind zuhauf zu sehen auf der CES. Aber jetzt erstmal, um bei Handys nochmal zu bleiben, das Motorola Droid Boink ist rausgekommen. Also man kann nicht sagen, dass Motorola nicht genug Android-Handys rausbringt. Die hauen da Android-Sachen raus ohne Ende. Ja, das geht am laufenden Band. Ich glaube, ich weiß, warum die so ein Update-Problem haben. Ja, die machen so viele neue Geräte, die haben gar keine Zeit mehr für das Upgrade, für neue Android-Versionen anzupassen, weil die schon drei Geräte rausgebracht haben in der Zeit, in der Google ein Update bringt. Ja. Ja, ich muss dich mal eben kurz verbessern. Du hast ja eben gesagt Motorola Boink, Entschuldigung, ja, Bionic, genau, ja. Ich Bionic. Ich dachte, Boink, was ist denn das für ein Gerät? Ich habe eben geguckt, auf dein Link geklickt. Ich so, was, Boink? Was ist das? Einer mit Boink, oder sowas. Boink, Und Boink. ja, jetzt habe ich gesehen, es ist das Bionic. Genau, Bionic, so ist das. Oh, ei, ei, ei. Genau, das Bionic. Ja, wenn man so viel redet, darf man auch viel Das lachen. ergibt dann auch mehr Sinn. Ja. Es wird ein Telefon sein mit einem Dual-Core-Prozessor. Ja. Fälschlicherweise haben die da dann gesprochen von einem 2 GHz Processing-Power. Wir alle wissen ja, 2 mal 1 Gigahertz ist nicht gleich 2 Gigahertz. Ja. Also, aber immerhin, es ist ein Dual-Core mit 2 mal 1 Gigahertz. Ja. Es ist wirklich, also. Oh, du hast doch einen Quad-Core, oder? Ja, ich habe einen Quad-Core. Wie viel Gigahertz hast du dann? Rechne Ich mal habe 4 zusammen. mal 2,5. Yeah, baby. Yeah. Ich habe. Ey, das ist ja Wahnsinn, oder? Ich habe. Ja, ne? So ist das halt, ja. Ich wusste immer, ich habe 10 GHz Rechner. Yeah, Party. Naja, also wirklich. Naja, egal. Auf jeden Fall, Dual-Core-Prozessoren waren auch ein großes Thema bei Handys. Ich finde es ein bisschen überbewertet im Moment, weil es ist sicherlich okay, Rechenpower braucht man, wir haben ja schon drüber gesprochen, Android mehr als Computersystem, als jetzt Handysystem, ja, würde ich mal sagen, aber ich hab hier die Befürchtung, dass es dann heißt, okay, Dual-Core muss man haben, ansonsten ist das Handy nichts, ansonsten taugt das Handy nichts. Ich finde, es ist einfach nicht ganz korrekt. Sicherlich wird es für gaming-lastige Anwender ein paar Vorteile bringen, für den normalen Nutzer eher nicht. Ja. Also im Moment jedenfalls noch nicht. Ja. Also, naja, okay. Ja, muss ich ja überlegen, für was man eigentlich einen Doppelprozessor braucht. Ja, genau. Und wenn ich Applikationen habe, die als Zweitapplikation in der Hintergrund, im Hintergrund was berechnen lassen und in der Erstapplikation dann halt was darstellen, dann ist es sinnvoll. Aber sowas habe ich eher auf dem PC, wenn ich Photoshop einsetze oder sowas. Auf dem Handy, wann habe ich solche Anwendungen? Ja, nee, ich. Spielerei, also nicht Genau. Spielerei, Entschuldigung, Spiele. Ja, Da genau. ist es durchaus denkbar, ne? Also die KI wird gesteuert vom Prozessor 1 und der Rest vom Prozessor 2 zum Beispiel. Ja, gut, das wird man ja. Ich denke, dass die Prozessormanagement sowieso von Android dann geregelt wird. Ich glaube kaum, dass dann der Entwickler das bestimmen kann. welcher Prozessor welchen Task benutzt. Ich denke, das ist schon dann so geregelt, ähnlich wie bei Linux dann. Okay, aber es geht noch weiter. Wir haben noch Acer, den neuen Acer, und der sieht aus wie ein BlackBerry. Das B-Touch nennt sich das B-Touch E210. Und das hat sage und schreibe ein 416 MHz Prozessor von ST Ericsson. Der ist mir vollkommen unbekannt. Also, das ist sicherlich mal interessant. 512 MB ROM, 256 MB RAM und 3,2 MP Kameras sind integriert. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Micro SD-Card-Slot, Micro USB-Port und ein Radio-Empfangsteil, ein FM-Receiver. Oh, super. und das Ganze wird dann wohl in den USA, nein, in England rauskommen am 11. März. Mit einem sage und schreibe 2,6 Zoll Display. Das wird schlicht und einfach eine Low-Cost-Variante für Android-Leute sein. Sonst nichts. Also ich glaube nicht, dass da was Großes dahinter steckt. Das ist einfach nur ein günstiges Gerät, was für den Massenmarkt gedacht ist. Mich würde es nicht wundern, wenn da vielleicht sogar diese wie heißt es, Prepaid-Geschichten damit ausgeliefert werden. Ich würde jetzt tippen, dass das für einen Businessbereich ist. Weil das entspricht, wenn du dir das anguckst, das entspricht in Form, Farbe, Größe, BlackBerry. BlackBerry. Auch das Ja, Display, ja. Ich absolut. weiß nicht, ob sich vielleicht bei den Geschäftsleuten noch nicht drum gesprochen hat, dass ein größeres Display auch vorteilhaft ist, wenn man Präsentationen anguckt oder wenn man Tabellen bearbeitet, ja. Sollte sich vielleicht drum gesprochen haben, aber ich bin im Businessbereich nicht so drin. Von daher weiß ich nicht, warum das offenbar kein Problem sein sollte. Ja, es ist ja nicht die erste Firma, wo es so ein Gerät rausgebracht hat mit einem relativ kleinen Display mit wenig Auflösung für den Geschäftsbereich. Ich kann es nicht so ganz erklären. Naja. Egal. Wir werden sehen, ob es dann auch was bringt oder nicht, oder ob es in der Versenkung verschwindet. Ich denke, das wird in der Versenkung verschwinden. Wir werden nicht mehr viel davon hören. Okay, gut. Bin ich mir Doch, ziemlich sicher. ich werde jede Woche davon sprechen. Jede Woche. ja, was noch? Sony Ericsson ist ja arg gebeutelt worden wegen der Update-Politik oder Upgrade-Politik. Du denkst, Motorola ist schlimm. Du hast noch nicht Sony Ericsson miterlebt, ja. Also das sind Updates fast unmöglich, ja, zu bekommen. Also das neue Xperia Arc hat einen Single-Core 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon Chip, ja, keine Front-Facing-Kamera, auch keine PlayStation-Spiel-Integration, wie vielleicht erwartet worden wäre bei einem neuen Sony Ericsson-Handy. Keine Media-Download-Services und so weiter und so weiter. Stattdessen ein HDMI-Port, der funktioniert so wie sein soll, und im Prinzip außer dem DLNA-Server oder Support, der da drin ist, ist sonst weiter nichts interessant dran. Das Design ist wie immer schön bei den Xperia-Geräten. Mit was für einer Software das ausgeliefert wird, ist noch gar nicht gesagt worden. Ich schätze mal mit 1.6. Ja, lach nicht, lach nicht. Lach nicht, es gibt jetzt noch aktuelle Modelle aus der Xperia-Serie, die wir mit 1.6 ausliefern. Ja, wobei ich habe nachher noch eine Statistik, wo wir dann auch über das Ja, Thema reden. genau. Oh, so, oh Mann, ich bin ja jetzt richtig schon. Oh. Ja, du blutest schon aus dem Hals, ne? Ja, genau. Das LG Optimus Black wird noch ein Hoffnungsträger sein. Ja. Das sieht nämlich wirklich nicht nur interessant aus, sondern wir haben ja schon drüber gesprochen. LG ist immer für eine Überraschung gut. Das Black ist ein Gerät, das etwas mehr in den High-End-Bereich angesiedelt ist. Kommt mit Gingerbread und wird ja, so ein paar Neuigkeiten bieten mit einer Gesture-UI. Das heißt, so eine Oberfläche, die auf Gesten reagiert. Ja. Da kann man auch mal gespannt sein, wie das dann im Endeffekt aussieht. Also du meinst, ich gucke in die Kamera rein und mache eine Mimik und er reagiert. Nein, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Ich denke, das wird Gesten auf dem Display sein, ja. Also naja, ich weiß nicht. Also ich habe damit schon mal rumexperimentiert. Da gibt es ja auch schon Möglichkeiten, schlicht und einfach von Google. Ja. Und ich mag es nicht. Ja. Also ich komme da nicht so mit klar. Nicht mein Ding. Ja, okay. Schauen wir mal, wie das wird. Aber auf jeden Fall, ansonsten ist LG Optimus sieht vielversprechend aus. Hat ein neuartiges LCD-Display drin, das 50% weniger Strom verbrauchen soll als vergleichbare andere Displays mit gleicher Helligkeit. Und dementsprechend klein wird das Akku sein, ne? Weiß man schon, was 1500 mAh. Okay. Also, man. Schauen wir mal ab, wie das wird. Wird sicherlich ein Kandidat, den man im Auge behalten muss. Ich hoffe, das kommt auch bei uns raus. Ja, das wollte ich auch noch anmerken. Wie viel davon wir wirklich sehen werden, ja, ist noch gar nicht gesichert. Ob jetzt wirklich diese ganzen Modelle rauskommen bei uns oder nicht, das steht noch in den Sternen. Müssen wir einfach abwarten. So, jetzt komme ich dazu. Nvidia. Ui. Ja, Nvidia. Also generell mag ich Nvidia. Ich finde Nvidia gut. Die Spaltung, die sie momentan im Android-Bereich betreiben, finde ich überhaupt nicht gut. Hier wird dargestellt, als ob der Tegra 2-Chip das der einzige ist, der in Zukunft mit Android was reisen kann. Das stimmt nicht. Erstmal werden auf keinen Fall alle Firmen den Tegra 2-Chip einsetzen, weil viele Firmen haben ihre eigenen Prozessoren. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Samsung in seinen Handys ein Tegra 2-Chip reinsetzen wird. Vielleicht in Tablets, ja, aber in den Handys sicherlich nicht. Da haben die eigene Entwicklungen am Laufen mit Dual-Core-Prozessoren. Ja. Und auch andere Firmen haben ihre eigenen Prozessoren. Bisher haben wir ja immer den Hummingbird, den Snapdragon. Hummingbird ist von von Samsung. Snapdragon war in einer riesen Sammlung von anderen Geräten drin, ja, das Qualcomm, glaube ich. Ja. Und dann eben ein Nvidia-Chip, Tegra und Tegra 2. So. Und jetzt zu sagen, die Zukunft gehört Tegra 2, kann ich so jetzt nicht unbedingt, würde ich so jetzt nicht sagen. Es ist sicherlich ein guter Prozessor, der kommt zur richtigen Zeit auf den Markt und es wird sicherlich einige Geräte damit geben. Aber ich glaube nicht, dass die Entwicklung damit dann zum Erliegen kommt bei anderen Firmen, die ebenfalls ihre Dual-Core-Prozessoren raushauen wollen. Und wie eben schon gesagt, Dual-Core hin, Dual-Core her, der normale Nutzer wird es eh nicht brauchen. Für Spiele ist es sicherlich sinnvoll. Und das geht mir halt ein bisschen auf den Zeiger hier, was Nvidia jetzt momentan versucht abzuziehen in der Android-Branche. Nvidia Tegra 2 ist ungleich Android, ja. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass es sehr viele andere Geräte geben wird, die genauso gute Leistungsdaten haben mit einem anderen Chip, der nicht von Nvidia kommt. Nvidia bietet auch deswegen, um anscheinend das nochmal zu unterstreichen, dass sie die alleinigen Android-Herrscher sein wollen, ja, bekannt, dass sie einen eigenen Tegra App Store anbieten. Wunderbar. Entschuldigung. Ja, wunderbar, ne? Also jetzt bietet. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich wollte es vorhin auch mit auf die Liste setzen, aber du hattest es schon drin. Ja, ich verstehe. Aber ich muss schon sagen, also das ist ja schon ziemlich vermessen, ein Tegra App Store. Ich kann die Entwickler nur warnen, sich auf einen Prozessortyp festzulegen, um das mal von der anderen Seite zu sehen. Wenn die Entwickler denken, sie könnten für Tegra Only jetzt Spiele programmieren, dann werden sie damit nicht glücklich werden. Das können sie das, ja, aber dann erreichen sie nur noch einen ganz kleinen Prozentsatz. Genau, dann geht den Entwicklern auch massiv Geld verloren, ja, weil sie einfach nur noch einen kleinen Kundenkreis haben. Und der wird, das sollten sich dann nicht auf diese Propaganda von Nvidia jetzt verlassen. Der Tegra 2-Chip wird noch sehr, sehr lange Zeit nur einen kleinen, ganz kleinen Anteil am Android-Markt haben. Und ja, wenn man sieht, wie viel Android-Geräte auf dem Markt sind, wie viel Prozent davon dann ein Tegra 2-Chip drin haben werden, also in absehbarer Zeit, ja, vielleicht 5%, vielleicht 10%, ja, und was ist mit den restlichen 90%, die sollte man nicht außen vor lassen. So. Dann denkt mal zurück an meine wahnsinnig tolle Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Toshiba. Ja. Da ist ja ein Tegra 2-Chipsatz drin und. War das schon Tegra 2? War das schon Tegra 2? Das war ein Tegra 2, ja. Echt? Wow. Ja. Okay, da war ja, naja. Das Gerät selbst war eher peinlich. Ja. Also, ja. Da bin ich mit meinem Arcus heute, keine Ahnung, 2500 Mal. Ja. Also du meinst, es reicht nicht, wenn man drauf schreit Tegra 2-Chip inside, ja, und dann ist das Gerät geil. Sondern das Gerät muss auch gut sein. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe das auch nicht mehr verfolgt. Also heute habe ich mal ein bisschen was gelesen, dass wohl die nächste Charge wohl besser sein soll von den Toshiba-Geräten. Ja, ja, ich habe. Aber es kann ja auch nur besser werden. Ich meine, das war ja eine Katastrophe. Aber ich habe jetzt gelesen, die haben jetzt auf der CES genau dasselbe wieder gemacht wie mit der alten Version von dem Toshiba Folio. Die haben wieder Beta-Geräte gezeigt oder eigentlich noch Alpha-Geräte gezeigt, die nicht richtig funktioniert haben, mit genau demselben UI-Krampf, ja, jetzt auf der CES, also neue Geräte mit dem alten Krampf. Ja. Super. Ja, wunderbar. Also genauso ist es wie bei diesen alten Toshiba-Folio, ja. Weil es ist jetzt wieder gelaufen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn die neuen Geräte rauskommen, ob die jetzt was gelernt haben oder ob die genau wieder so grottig sind wie die anderen. Schlimm ist, dass die in jedem Laden fast schon zu bekommen sind, die Toshiba Folio. Ne? Ja, das macht natürlich die Android-Szene kaputt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil es ein schlechtes Beispiel. Ja, ganz genau. Sehr schlechtes. So, eins noch, was vielleicht jetzt mal glücklicherweise mal nichts mit Tablets oder mit Handys zu tun hat. Ich habe ja schon gesagt, Android ist auch Fernsehern und so mittlerweile sehr stark zugange. Und ein weiterer Bereich wird erschlossen, nämlich als Autoradio. Und da bin ich wirklich super gespannt. Ja, das wird sicherlich Wahnsinn. Das Autoradio hat ein 3,2 Zoll Display. Man kann verschiedene Besonderheiten machen. Zum Beispiel ist ein Webradio-Player gleich mit eingebaut. Ein Shazam-ähnlicher Erkennungsdienst. Ja. Entschuldigung. Und eine sogenannte Karten-App. Ja, also, oh Mann. Für eine Umgebungssuche, ja, es hört sich wirklich sehr gut an. An der Rückseite sind dann USB-Ports und zum Beispiel für einen UMTS-USB-Stick vorhanden, weil man braucht ja auch da eine UMTS-Verbindung, ja, wenn man online sein will. Und da haben die das eben über diesen UMTS-USB-Stick gemacht, eine ganz interessante Lösung. Natürlich ist auch ein GPS-Empfänger dabei und die Musik kann dann eben zum Beispiel von SD-Karte abgespielt werden oder per Bluetooth zugespielt werden. Und ja, das hört sich doch alles sehr, sehr, sehr interessant an und ich kann mir das schon vorstellen. Android Radio. Wow. Cool. Ich find's cool. Das wäre was, aber wahrscheinlich habe ich bis dahin kein Auto mehr. Wieso? Ja, aber mein Auto. Kannst ja auch ein Autoradio ins Fahrrad einbauen, ist doch kein Thema. Ja, ganz klar, natürlich, klar. Ja. Denkt man die Bonanza-Räder damals, wow. Da hat man sowas gemacht. Ich leg mein Rad tiefer, weißt du. Ja, Mann. So. Und jetzt habe ich noch ein bisschen jetzt was. Jetzt hast du noch ein bisschen was, genau. Warum machen wir das eigentlich nicht gemischt? Kannst du mir das mal erzählen? Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Warum bin ich eigentlich so laut heute wieder? Du bist laut? Ja, ich tue hier ständig mein Mikrofon runterschalten, aber das wird wieder ein Probleme geben mit dem Audio-Stream, glaube ich. Naja, okay, gut. Ja. Sorry, Leute, tut mir leid. Ich bin einfach zu aufgedreht bei der CES mit den vielen neuen Android-Handys. So, ich dreh durch, ja. Ja, und auch passend, sage ich mal, gibt es auch eine neue Statistik von den Android-Developers. Und zwar über die eingesetzten Plattformversionen. Und es ist jetzt soweit, dass wir die 90% Marke der über 2.0 Version geknackt haben. Also 90% der eingesetzten Androiden haben eine Version 2 oder höher. Auch haben will die ja auf dem MGU. Ja. Android 1.5 ist noch vertreten mit 4,7%. 1.6 mit 7,9%. Da gehöre ich noch dazu mit dem G1, Mensch. Das 2.1, wo ich noch dazu gehöre, mit meinem Motorola, welche immer noch nicht upgedatet ist und welches diesen Monat upgedatet werden soll, angeblich. Und was aber einfach nicht kommt, liegt bei 35,2%. Android 2.2 wohl mit dem absolut größten Anteil von 51,8%. Ja, wenigstens habe ich das am Galaxy Tab. Und Android 2.3 steht hier auch drin mit 0,4%. Aber das wird sich ja jetzt drastisch ändern. Ja, denke ich schon. Also ich denke, dass die nächste Ausgabe wahrscheinlich schon eine Verlagerung zeigen wird in den Bereich 2.3. Ja, 2.2, 2.3 und dann wird es in absehbarer Zeit 2.1 bei so 6-7% liegen. Dann, genau. Also bei den ersten beiden, Version 1.5, Version 1.6, kann ich nur sagen, wart mal, bis die Verträge ausgelaufen sind. Dann wird da auch 2.2 stehen. Ja, Verträge, ich weiß nicht. Ja. spielt das überhaupt nicht, achtet dann überhaupt noch jemand drauf mit den Verträgen? Ich glaube nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Natürlich, ich schon. Ist auch eine Geldfrage. Ja, gut, aber man könnte es ja sonst nichts. Die Statistik von Juli letzten Jahres bis zum Januar zeigt einen gigantischen Anstieg von dem Android 2.2 an. Ihr könnt euch die Grafik dann auf dem Link angucken. Und ein großes Schrumpfen bei den alten Systemen. Ja. Die ja irgendwann mal auch bei einem extrem hohen Prozentsatz lagen. Ja, wahrscheinlich sind dann die Hälfte davon bei 1.6 Handys ist noch wahrscheinlich Sony Ericsson. Ja, wie gesagt, ich befinde mich ja dann im armseligen Mittelfeld mit meinem 2.1, wo Motorola ja immer noch kein Update gemacht hat. Hallo Motorola. Ja. Ich glaube, das kommt nicht schneller, auch wenn du es jeder Podcast-Folge 5-mal sagst. Das wird nicht schneller werden dadurch. Das macht nichts. Ich weiß, also wenn ich euch damit nerven sollte, schreibt es bitte einmal rein. Oder postet es oder twittert es oder was ihr wollt und dann werde ich mein Maul halten. Dann sage ich erst wieder was, wenn es da ist. Ich glaube, du hast noch einige Leidensgenossen, glaube ich. Weil die Zahlen ja belegen, gibt es immerhin noch einige Leute, die 2.1 haben. Mhm. Und muss ich mir vorstellen, die wollen alle wahrscheinlich jetzt so schnell wie möglich 2.2 haben. Ne? Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, manche tun sich vielleicht schönreden, sagen, ach, 2.2, das bringt ja eh kaum mehr als 2.1, was braucht man das überhaupt? Ja, das ist ja, ist ja nichts Neues dabei. Ja, ja. Ja, ja, ja, okay. Ja, also, wenn wir gerade dabei sind, bei App Stores. Amazon hat jetzt sein App Store geöffnet für die Entwickler. Und wir haben ja in einer vorherigen Sendung, ich weiß gar nicht, welche das war, die vorletzte, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, dass Amazon einen eigenen App Store machen möchte. Und dieser App Store geht jetzt in der Beta-Version an den Start, allerdings erstmal nur für die Entwickler. Ja. Und sie werden auch für einen vorgelegten Zeitraum, der ist noch nicht festgelegt, wie lang der Zeitraum sein wird, diese $99 Kontoeinrichtungsgebühr nicht erheben. Okay. Der Vorteil des Stores soll ja sein, dass eine App-Kontrolle gemacht wird. Die Apps sollen geprüft werden, sollen getestet werden und sollen dann erst freigegeben werden auf den Markt. Aha. Also gut. Ich denke mal, wenn das Ding wirklich erfolgreich sein sollte, ja, was ja im Moment noch absolut in den Wolken steht, dann stellt sich auch wieder die Frage bei einer hohen Anzahl von Newcomer-Apps, wie kann man die überhaupt noch testen? Ja, genau das Problem sehen wir ja auch in den anderen Markets. Ja, wenn das Wachstum zu groß ist, kann man nicht alles 100% testen. Ja, ich meine, für mich stellt sich ja die Frage, also wir wünschen, dass gleich mal jemand probiert, eine WikiLeaks-App da hochzuladen. Ja. Ja, weil mit der Einstellung, die Amazon ja gegenüber WikiLeaks an den Tag gelegt hat, den einfach den Server da dicht zu machen, oder den Webspace zu nehmen, bin ich mal gespannt, ob da so eine App eine Chance hätte, eine WikiLeaks-App. Auf dem Marketplace gibt es ja einige jetzt mittlerweile. Und vielleicht sollte man das mal gleich testen, um zu gucken, wie es denn mit Zensurgeschichten aussieht, weil ein zweiter Apple App Store möchte ich nicht haben, also Amazon, dann kann die sich das sonst wohin stecken. Und Wenn die natürlich die genau Programme. das wird hier in dem Bericht erwähnt. Es soll wohl ein Äquivalent werden zum Apple App Na Store. ehrlich. Super. Ich meine, ich habe nichts gegen einen Store, der also, ja, wie du sagst, eben kontrolliert wird, dass die Apps getestet werden und so weiter. Wenn aber dann gleich solche Statuten errichtet werden, ja, die App geht wegen dem nicht und das geht wegen diesem nicht und da ist ein Pixel falsch auf dem Icon gesetzt, das geht schon mal gar nicht, ja, dann Ja, kann wir haben ja auch ich. Nachbarländer, die jetzt Einschränkungen haben. Naja, was? Wie meinst du Warum? das? Bitte? Was? Wie meinst du das jetzt? Wie In wollen der Medienzensur. Ach Aber so. okay, das gehört nicht hierher. Ja gut, es ist wird vielleicht keinen App Store in Ungarn jetzt aufmachen. Ja, kannst ja mal probieren. Ah, okay. Interessant, trotzdem mal erwähnenswert, dass sie jetzt tatsächlich ernst machen. Aber wenn wir gerade bei Skandalen sind, jeder hat ja mitgekriegt den riesen Dioxinskandal, den wir zurzeit wieder haben und der Dich Rio als Veganer? Veganer wieder bef also unterstützt, ja? Ja, Du ja, hast ja, ja, absolut ja. Ja, recht in dem, was du sagst. du hast Schwierigkeiten gehabt, das eben über die Lippen zu bekommen. Ja, ich hab's euch ja gleich gesagt, ja. Ah, den Spruch kann man immer sagen. Nein, Ja, also keine Eier essen, kein Fleisch essen, keine Milch trinken und schon. ja, doch, doch, Ja. eben, doch. Und zwar gibt es eine kleine Scanner-App, oder was heißt kleine? Kleine, manche kennen die schon. Ich kannte die bis jetzt noch nicht von dem Hersteller Checkit Mobile oder Developer Checkit Mobile. Und der heißt im Android-Bereich Wabi. Und damit kann man die Eierkartons abscannen und feststellen, ob die Eier, die man gerade hat, aus einem Betrieb kommen, die eventuell verseucht sein könnten. Ach so, okay, so geht das. Also so Ja. kann man Also man muss sich aber, ja? angeblich werden diese Listen momentan immer aktuell gehalten. Und ja, also ich fand es ganz witzig, das so zu lesen, weil ich verzichte momentan auf Eier so gut wie möglich. Ganz. Okay, also ich sag mal so, nachdem schon Lebensmittelmärkte geben, die ihren Hackfleisch neu verpackt haben und es vom Tag vorher noch verkauft haben, sehe ich eigentlich kein Problem, dass vielleicht die eine oder andere Firma dann einfach den Karton auswechselt, wenn das bekannt wird, dass es so eine App gibt. Da wird einfach ein neuer Karton genommen mit einem neuen EAN und die alten Eier sind trotzdem noch drin. Solange die Eier selbst Ganz beim so einfach Legen ist es keine nicht. EANs haben, Strichcodes, dann. die muss man sich ja schalten lassen. Nicht so, dass ich einfach irgendwelche Strichcodes nehmen kann. Ja, aber ja, Moment mal, also Eierkartons, die kannst du dir sogar bestellen. Da wird nichts kontrolliert. Ja. Dann holst du dir einen neutralen Eierkarton und klebst dein Etikett von der Firma drauf und fertig. Ja. Da hast du keinen Strichcode. Also keine kaufen ohne Strichcode. Ja, der Strichcode ist drauf, bloß das ist ein Aufkleber von der Firma. Ah ja. Weil es ist ja auch, ist mal klar, ist ja nicht jeder Hersteller übrigens hat ja überhaupt was mit Strichcodes am Hut, ja. Also wenn du zum Beispiel direkt beim Bauern kaufst, kriegst du ja keine Strichcodes, aber wenn der direkt beim Bauer eben seinen Hühner trotzdem diesen Mist verfüttert hat, dann weiß es nicht. Aber trotzdem ist es gut, dass es diese App gibt. So kann man zumindest mal schon offensichtliche Sachen sehen. Auf jeden Also Fall. das ist ein ganz normales Scannerprogramm, so wie es schon Tausende gibt. Ja. Ja, Bewertung ist nicht schlecht. Aber ja, Dioxineiergeschichte, wenn es einer haben möchte, bitteschön. Okay, gut. Wenn man alle anderen Risikofaktoren da auch noch mit einbinden würde, dann würde dann bei allen Milch-, Eier- und Fleischprodukten dann negativ angezeigt werden. Man Ja, sollte es nicht jetzt kaufen. mach hier bitte keine Es Veganer-Propaganda, ist ja? halt mal so, es ist halt mal so. Es ist so. Tut mir leid. Also egal, guckt es an, ja. BSE, Magen-Klauen-Seuche, Salmonellen, Dioxin, ja, kannst du durchmachen. Immer alles nur Fleisch und Eier und Milch. Immer das Gleiche. Aber solange es die Leute essen, haben sie es auch verdient. Sorry, musste gesagt werden. Ja. So, nachdem du jetzt alle Zuhörer zu Veganern gemacht hast. Ja, und ich habe auch hier gleich hier, ne? Hier, Flyer und so weiter, ja. Vegetarier retten die Welt und so weiter, ne? Hier. Ja, ja, ne? Habe ich alles da. Was gibt's denn noch? Moment, Vegetarier grillen ohne Bazillen, genau. Vegetarier sind ansteckend. Ja, okay. Lassen wir es. Die sind ansteckend, ja. Genau. Vegetarier sind ansteckend. Wahrscheinlich. Ja, ja, und eine schöne Information habe ich noch für Leute, die schon lange drauf warten, dass endlich mal ein paar vernünftig Videochat-Applikationen kommen. Skype bewegt sich jetzt langsam in eine Richtung, um dies zu realisieren, weil bisher gab es ja nur die Skype-Audio-Version und die auch nur in einer eher mangelhaften Qualität. Die haben jetzt den Streaming-Dienst Quick gekauft und werden in Zukunft Versionen auf den Markt bringen, die Videotelefonie angeblich mit guter Qualität ermöglichen sollen. Würde mich freuen. Ich habe in der Rios Wochensicht schon darüber gesprochen. Vorhin oder was? Ja, ich habe deine Rios Wochensicht nicht gesehen. Was? Was? Also hast du nicht gedacht? Oh, du Mistkerl. Was? Du Mistkerl. Was? Nee, ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ja. Quick war ja eine ganz schöne Konkurrenz im Videochat-Bereich mobil gesehen für Skype und jetzt haben die das gekauft, jetzt haben sie einen Konkurrenten weniger. Und ja, wiefern die jetzt diese Funktion auch wirklich integrieren, vor allem auf mobilen Apps, ja, das wird sich dann erst noch zeigen, weil du musst dir ja mal vorstellen, dass Skype immer noch keine Video-Chat-Unterstützung hat auf Android. Ja. Noch nicht. Und wie, genau wie davon rede ich. Inwiefern inwiefern das dann für uns hier positiv ist, dass Quick jetzt weg ist oder nicht, das wird sich erst noch dahingestellt sein. Es wird erst schon dahingestellt sein. Ne? Ja gut, auf anderen Smartphones wurde ja oder auf anderen OS-Systemen wurde ja schon Versionen rausgebracht, die es können. Umso schlimmer. Ja, und Android wird folgen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass Skype da sich diesen Markt nicht wegnehmen lassen will. Ich finde es immer lustig, ja, dass die Firmen denken, sie können immer noch das so handhaben. Ich weiß aber auch nicht, warum die das überhaupt so handhaben. Sind die einfach nur blöde oder ich meine, die verschenken hier Möglichkeiten. Ich meine, Geld kann man ja nicht unbedingt sagen. Oh, doch natürlich. Vielleicht Geld, möchte ja Geld für das Telefonieren. Für das Telefonieren. Ja, ganz genau. Ja. Allerdings aber haben die auch massive Probleme mit den Mobilfunkanbieter. Ja, sicher, klar. Aber guck mal, jetzt zum Beispiel mein Mobilfunkanbieter, da macht überhaupt keine Probleme. Das ist freigegeben. Ja. Aber ich kann zwar Audio machen über Skype, aber ich kann Video-Chat. Finde es total bescheuert. Naja, gut. Ich meine, VLC, ich weiß nicht, können wir vielleicht auch kurz erwähnen. Ja, VLC, die App war genauso. Die kam auf dem iPhone raus. Ja, VLC, ein Open-Source-Projekt, kommt zuerst auf dem iPhone, bevor es auf Android kommt. Haben die Entwickler einen Clown gefrühstückt oder was? Also, es tut mir furchtbar leid. Und das hat sich jetzt gerecht, denn die VLC-App ist jetzt aus dem App Store rausgenommen worden. Und zwar nicht von Apple, sondern von Videoland selbst. Ja, klar, weil die GPL sich damit nicht... Was haben wir letzte Woche haben wir es noch gesagt? Die GPL-Lizenz ist nicht kompatibel zum App Store. Wer seine Software frei vertreiben will, der darf nicht die Software in den App Store stellen. Ja, es ist ein Widerspruch an sich, das ist pervers. Und die Rechnung hat Videoladen jetzt bekommen dafür. Die Benutzer sind stinkesauer natürlich, weil, ist ja klar, wenn du erstmal dem Benutzer was gibst und nimmst es dann wieder weg, ja, dann ist es ja klar, dass es da negative Auswirkungen gibt. Aber ja, den Nutzer kann ich nur sagen. Die Vollversion kommt jetzt auf Android bald raus und die Apple-Leute werden sich ärgern und keiner kann sagen, VLC hätte es nicht probiert. Ja gut, aber naja gut, es war zum Scheitern verurteilt. Ja, also das war eigentlich klar. Man muss sich nur die ersten drei Abschnitte der GPL und die ersten drei Abschnitte der Apple TOS, der Terms of Service angucken, da weiß man genau, dass das nicht geht. Ja, da weiß man das sofort. Das ist genau das, was Apple in den Terms of Services hier reinschreibt. Genau das soll ja die GPL verhindern. Dass nämlich Software vergewaltigt wird. Freie Software, dass die vergewaltigt wird und zu proprietärem Eigentum einer anderen Firma gemacht wird. Das geht so nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was Sie sich überhaupt gedacht haben, das als erstes mal reinzustellen. Ich war ja da auch sehr, sehr irritiert. Nicht eben, weil VLC eine Open Source Software ist und eine freie Software, die auf Linux und so weiter verfügbar ist und die dann zuerst auf dem iPhone rauskommt, statt auf Android zuerst. Nicht das hat mich irritiert, sondern dass es überhaupt herauskam im App Store. Also ich muss das sagen, das wird auch sicherlich noch Signalwirkung haben für andere Programme, die unter der GPL-Lizenz stehen, weil es wurde schon angekündigt von verschiedenen Leuten, zu Recht finde ich, dass da auch geklagt wird. Weil jeder kann entscheiden, unter welcher Lizenz er seine Programme veröffentlichen will. Es gibt auch noch andere freie Lizenzen, die das erlauben, im App Store anzubieten. Ja. Die GPL zum Glück erlaubt es diese nicht, denn somit kann die Software auch noch frei bleiben und wird eben nicht zum nicht hier ja, angeeignet von anderen Firmen. Das ist ja immer die Sache gewesen, ja, warum stellen wir nicht alles als Public Domain zur Verfügung? Warum nehmen wir GPL oder Creative Commons License? Ganz genau, weil nämlich eine Public, wenn du alles einfach nur in die Public Domain gibst, kann es jede beliebige Firma nehmen, ja, geringfügig verändern, dann patentieren lassen oder schützen, ja, Trademarks und dann fertig, dann hast du alle Rechte verloren, dann darfst du deine eigene entwickelte Public Domain Software nicht mehr vertreiben. Deswegen gibt es ja eben diese Lizenzen und deswegen, ja, als eigener Schutz sozusagen, wo dann eben festgelegt wird, okay, wenn du dieses Programm nutzt, dann musst du, wenn du das zum Beispiel veränderst, musst du alle Veränderungen auch wieder rausgeben als also unter der gleichen Lizenz sozusagen. Okay. Nee, ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil ich fand, es ist mal typisch und ich denke hier, Skype ist zumindest was eben zuerst iPhone und dann Android, genau wie diese Seismic-Applikation, die es da gibt, das ist ein Twitter-Client, ja, Twitter, ja, eigentlich, eben das ist das Problem, Twitter-Client ist es auf Android, aber auf dem iPhone ist es ein Twitter-Bus, Ping-FM-Client, ja, also kann viel, viel mehr. Ja, und jedes Mal, ich habe die Firma schon mindestens 5, 6 Mal angeschrieben. Ich bin auch ein virtueller Bekannter von diesem Loic Lemoore, der Chef von Seismic. Wir haben schon oft getwittert, das ist einer meiner Follower. Ich folge ihm natürlich auch. Und oh, wunderbar, Social Happiness. Ja, aber selbst er vertröstet mich immer wieder, ja, und sagt: Ja, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Und zwar seit Monaten. Da hat Seismic auch die falschen Prioritäten gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Aber so geht's nicht. Jetzt haben wir hier auf Android haben wir eine Uralt-Version, die nur twittern kann. Und auf dem iPhone die neue Generation schon. Und das seit Monaten, wo man twittern, Facebook, Buzz und so weiter alles mitmachen kann. Ping FM, das ist das Wichtigste, Ping FM, finde ich. Ja. Aber nein, so Aber TweetDeck funktioniert doch auch ganz gut. Natürlich, deswegen bin ich ja auch von Seismic weg und habe TweetDeck benutzt. Ja? Weil die kann das. Außer eben Ping FM, das fehlt mir gewaltig. Ping FM fehlt mir. Weil ich bräuchte nur eine Nachricht zu Ping FM zu schicken und die verteilen das in alle Social Networks, in denen ich bin. Ja? Weil ich bin halt eben in mehr Social Networks als nur Facebook, Twitter und Buzz. Ja? Und ich möchte auch gern Identica, Plurk und so weiter auch mitgefüttert haben und auch noch meinen Blog mitgefüttert haben. Ja, und das geht eben über Ping FM. Ja, wenn wir gerade dabei sind bei Applikationen, die alle schon kennen Ja. und Applikationen, die eventuell kommen. Jeder von euch hat bestimmt schon mal was von Shazam gehört. Das ist ein Dienst, mit dem man ja, eine Audiosequenz aufnehmen kann und prüfen lassen kann, welcher Titel, welcher Interpret das ist. Ja, die funktionieren ja ganz gut. Und jetzt soll oder kommt der neue Hammer, allerdings erstmals exklusiv auf Geräten in den USA. Und zwar ein Dienst, der heißt VideoSurf und ermöglicht es, Kurzsequenzen aufzuzeichnen vom Fernseher oder vom Kino oder was weiß ich, Und er sagt dann nicht nur Informationen, welcher Film das ist, sondern auch, welchen Schauspieler man gerade sieht. Ja, cool. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, was soll das? Weil, ich meine, bei Musik, da habe ich ja immer eine Situation oder oft Situationen, wo ich einfach nicht nachschlagen kann, weil es halt gerade im Radio läuft oder so, aber im Fernseher, da habe ich ja alles Mögliche zur Verfügung. Videotext, EPG, ich kann jederzeit gucken, was läuft da gerade. Mhm. Deswegen stelle ich es wirklich hier in Frage, braucht man das überhaupt? Das Erste. Ich meine, ich finde es genial. Es ist eine tolle Idee. Ich finde es auch interessant. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie man das dann mit den Bandbreiten löst, weil ich muss ja dann auch eine hohe Menge an Daten ins Netz laden, um eine Auswertung machen zu können. Ja. Ja, zunächst mal, klar, die Idee ist zwar ganz gut. Mich würde mal interessieren, wie genau die Erkennung ist, ja. Ich meine, es gibt ja Schauspieler, die sehen sich dermaßen ähnlich, ne? Ich glaube, Bob Hopkins ist schon oft mit Danny DeVito und so weiter verwechselt worden. Oder es gibt noch Schlimmeres, ja. Aber wie das Programm dann die genaue Erkennung machen soll, ist noch fraglich. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird einfach nur eine Sequenz gesampelt, die wird an den Server übermittelt. Das war eine Vermutung. Also ich kann es mal, wie es genau funktioniert, geht leider noch nicht draus hervor. Okay. Auf jeden Fall wird es wohl jetzt Wirklichkeit werden bei Smartphones von Verizon. Ja. Okay, ja. Ja, und wann und ob das überhaupt jemals zu uns kommt, mal abwarten. Aber du weißt ja, wie das ist. Wenn einer damit anfängt, dann wird es bald auch eine erweiterte Shazam-Version geben, die das dann auch kann. Ja. Okay. Und nur wie es funktioniert, keine Ahnung, vielleicht wird da auch ein Bild gemacht, nur vielleicht reicht es ja auch aus, um eine Auswertung zu machen. Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich, besser. Wird auch wahrscheinlich rechtliche Probleme lösen, weil ich glaube nicht, dass die Rechteinhaber so begeistert davon sind, gesammelte Inhalte durchs Netz zu schicken. Ja gut, aber Shazam macht es ja mehr oder weniger auch. Da wird ja eine Kurzsequenz auch dort an den Server geschickt und der wertet aus. Ja, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da wird nur ein Profil dorthin geschickt von dem Sound. Nicht der ganze Sound. Weißt du, das ist wie eine Checksumme, die dadurch geschickt wird. Was natürlich auch dem Traffic zugute kommt. Damit das Programm nicht das ganze Musikstück oder diesen Teil, den man gesampelt hat, hinschicken muss. Sondern nur ein Profil davon an Hashtags oder sowas. Also was ich mir vielleicht vorstellen kann jetzt... Hashwerte natürlich. Sorry. Als Anwendungszweck wären Musikvideos. Wenn da ein Musikvideo läuft, wo die Einblendung schon war, und dann mal so einen Tag zu machen, da könnte ich es vielleicht als sinnvoll erachten. Man könnte es ja mal probieren, sobald es bei uns auf den Markt kommt, falls es bei uns auf den Markt kommt. Dann halten wir mal hier beim Uncast, halten wir das mal hin und gucken mal, ob er den Uncast erkennt. Wenn nicht, ist das Ding schrottfertig. So. Ganz genau. Das sage ich auch immer. Ich habe mir auch immer gedacht, wenn man das jetzt hinhält und spielt eine Szene einfach nach, ja, so wie ich bin dein Vater. Oder, ja, genau, das ist gut. Ich bin jetzt soweit, dir mein Geheimnis zu verraten. Ich sehe dumme Menschen. Ja, okay. Also ich weiß erst. Ich sehe nicht tote Menschen. Wie genau das dann von der Genauigkeit sein soll, ja. Also ich weiß nicht, man kann nicht bei jedem größeren Hund, ja, kann man jetzt sagen, das ist Herr der Ringe, weil das Teil erkennt hat das Frodo oder so, ja. Entschuldigung. Oh Mann. Nein. Ja, kommen wir mal zu Apps. Ja, mach doch gerade weiter, du bist gerade so richtig drin. Ja, App der Woche. Mein App der Woche ist das Programm Öffi. Ja, ihr habt schon richtig gehört. Öffi. Nicht Affi, nicht Assi, sondern Öffi. Und Öffi ist für ein Programm für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Ach so. Und das besteht aus zwei Programmteilen. Einmal das Programm Öffi. Wenn ich das aufmache, kann ich alle Haltestellen in der Umgebung sehen. Also er registriert, wo bin ich. Gibt es an die Software weiter. Die wertet aus, welche Haltestellen habe ich, in welcher Entfernung und welche Richtung. Und welches ist die nächste Bahn oder der nächste Bus, welcher da startet als nächstes. Ist die eine. Der andere Teil der Applikation ist ein Navigationssystem. Da kann ich sagen, ich bin hier also nimm einfach meine Position oder ich gebe einen Startort ein und einen Zielort und er sagt mir dann, welche Verkehrsmittel ich nutzen kann, zeigt mir das in der Zeitskala an und auch mit Umsteigezeiten und. Also sehr, sehr schön gemachte Applikation, kann ich jedem empfehlen. Unterstützt wird, jetzt haltet euch fest, United Kingdom, USA, Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und Niederlande. Oh, und cool. Dann gibt es nochmal Specials für, also noch detailliertere Informationen für London, San Francisco, Dubai, Berlin, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, München, Augsburg, Schwerin, Hannover, Braunschweig, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Och. Sachsen, Düsseldorf, Eieiei. Rhein-Ruhr-Gebiet, Mannheim, Rhein-Neckar-Gebiet, Stuttgart, Reutlingen, Ulm, Karlsruhe, Nürnberg, Wien, Linz, Salzburg. Eieiei. Also für eine ganze Reihe. Ich bin gleich durch. Krass. Basel, Luzern und Maribor. Eieiei. Also ihr könnt euch vorstellen, die Software ist bombastisch, sie ist auch super bewertet, mit 4,59 von 5. Okay. Hat, jetzt haltet euch fest, diese Applikation hat nur 410 Kilobyte. Ja, cool. Also runterladen, probieren, ich find's super toll gemacht. Der Name gibt mir den Rest, du, ehrlich. Öffi. Ich habe schon gedacht, das wäre irgendwie nur eine Applikation für einen Bundeswehroffizier oder sowas. Ja. Nee, der, mach mal Meldung beim Öffi hier. Oh Mann, ey. Cool, aber hört sich jetzt interessant an. Und ja, hoffentlich ist es auch aktuell gehalten dann. Ist ja wichtig bei den Fahrplänen, die wechseln ja wie manche die Unterhosen. Und, ja, also ich denke schon. Also, ich habe auch eine schöne App. Das ist eine total verrückte. Es ist ein Spiel, aber das ist total abgedreht. Die Grafik ist schlecht. Ja. Okay. Die Grafik ist schlecht. Der Ton ist okay. Das Spielprinzip ist extrem simpel. Ja, richtige Levels gibt's nicht. Und es macht trotzdem genial viel Spaß. Ja. Also zunächst mal, das Programm heißt Rokushu To. Das ist japanisch, braucht ihr euch gar nicht einzugeben im Marketplace, ja, weil das auf Japanisch geschrieben ist. Sucht einfach nach Danmaku. Danmaku oder klickt auf den Link, ist verlinkt hier im Begleitartikel. Wenn ihr da draufklickt von einem Android-Handy, dann seht ihr auch dann einen Link auf der folgenden Seite, wo ihr es direkt aus dem Market installieren könnt. Und das ist so ein Shooter, also kein 3D-Shooter, sondern so ein 2D-Shooter, weißt du, was ich meine? Ach, wie soll ich das sagen? Sowas wie diese Weltraum-Shooter, ja. Asteroids. Nein, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein hier. Ganz bekannt. Galaga. Schand, nein, um Himmels Willen. Diese Shoot-em-up-Games da im Weltraum, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das gibt's, R-Type, genau, das ist wie R-Type zum Beispiel, ja. Nur, die Grafik, wie gesagt, viel, viel simpler und auch das Spielprinzip viel, viel simpler da noch. Da habt ihr so, das ist ganz süß gemacht, schöne Anime-Chars, ja, die müsst ihr steuern und müsst dann einen anderen Anime-Char weg. Ballern sind vorzugsweise hübsche Mädels, ja, in verschiedenen Kostümen. Natürlich darf auch der berühmte japanische Seda nicht fehlen da drin, ja. Und eine kleine Besonderheit hat es noch, es ist, man kann die Hintergrundmusik selbst bestimmen. Also jede Musik, die man auf dem Gerät hat, kann man im Hintergrund laufen lassen, kann man also einstellen und dann eben benutzen. Wie gesagt, Grafik ist simpel, wenn auch okay gehalten. Läuft auf dem Tab auch wunderbar, skaliert schön hoch auf dem Galaxy Tab, ist also gut programmiert, braucht wenig Speicher nur und ist schnell. Läuft auf auch kleinen Handys relativ gut. Gibt es kostenlos, da kann man einige Level spielen und es gibt eine Vollversion, die kostet 1,70 Euro, glaube ich, knapp. Und gibt es dann wesentlich mehr Levels und so weiter und so weiter. Jedes Level ist eigentlich wie ein Boss-Level. Und wenn ich jetzt sage Levels, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt keine Levels. Ja, also es gibt nicht so, wo man jetzt wirklich sich durchspielen muss, dass man dann an den Endgegner kommt, sondern ja, man sieht hier, ja, das möchte man jetzt machen und klickt da drauf und dann ist man direkt schon bei so einem Endfight, Bossfight, ja. Und dann wird nacheinander halt mehr freigeschaltet, dass man dann wieder spielen kann. Ist total simpel, total abgedreht, total verrückt, so wie man es von einem japanischen Spielchen erwartet. Und deswegen ist es genial. Wer Anime liebt, wird es sicher mögen. Und ja, wenn man dann noch ein geeignetes J-Pop-Lied im Hintergrund laufen lässt, dann macht es so richtig Spaß. Puh, so. Jetzt ich sehe, du probierst schon aus, willst schon herunterladen. Nein. Also, okay. Ja, aber also, wir sind durch. Ja, wir sind sowieso durch. Das war schon am Anfang. Schon am Anfang. Okay. Alles klar. Ich starte das mal hier kurz. Ich habe hier ein Creative Commons License Hintergrundsound, also irgendwas kann ich das mal machen hier. Ich spiele Double Shot. Die Waffen kann man gleich von Anfang an einstellen. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt hört. Wahrscheinlich nicht. So. Ja, oh, doch, man ja. Hört schon. Oh, und dann muss ich halt hier drauf ballern. Immer wieder. Hier zum Beispiel jetzt gerade hier, es ist noch so weihnachtsmäßig so ein bisschen. Ja, gab es noch ein Weihnachtslevel hier und eine Mädel im Weihnachtsoutfit. Manga-Mädel im Weihnachtsoutfit, ja. Das ist, ich meine, allein das schon ist schon gut, Grund genug für das Teil zu spielen. Ja. Anime-Mädel im Manga, im Weihnachtsoutfit, das ist okay. Wer will mehr? Wer will mehr? Okay. Also steht jetzt auf. Gut, ja, dann haben wir es ja für heute wieder geschafft und ich hoffe, wir haben viele Informationen für euch gehabt, die euch Freude oder auch keine Freude bereiten. Und warum? Was soll ich wünsche euch mal noch eine schöne Woche und falls ihr schon wieder arbeiten müsst, ran an den Speck. Ja, ich tue mich auch mal von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und auch von mir eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich schaltet ihr nächste Woche wieder rein, wenn es dann wieder heißt, ja, Handcast. Tschüss. Tschüss.